So, jetzt dann langsam reden wir wieder über Meditation. Wir haben keine Zeit, sich mehr mit dem Text zu beschäftigen, weil es ist ziemlich viel materiell da. Wir können einige Sachen zusammensetzen. Jetzt, was die Shamatha-Meditation anbetrifft, ist das klar? Gibt es irgendwelche Fragen? Haben Sie Zuversicht? Sie können selbst üben. Ich habe eine Frage. Als ich gesessen habe, das Bild da, aber es wurde nicht besonders klar. Am Anfang wird es nicht klar. Das ist sehr wichtig ist, Prinzip zu verstehen. Wenn das Bild nicht klar ist und nicht stabil ist, wenn man sich mit einem nicht klaren und nicht stabilen Objekt beschäftigt, der Geist wird auch davon beeinflusst werden. Deswegen wichtig ist, dass man weiter bei dem Atmen bleibt, bis das Objekt sich stabilisiert hat. Meine Frage war, inwieweit tatsächlich so solche Sachen wie der Zustand des Tieres, wie es aufstand, zum Beispiel am Anfang, war meine linke Seite viel aktiver, linke Nostril war viel aktiver, linke Seite war wärmer und hat es auch einfach viel damit zu tun, zu welcher Tageszeit und was man ist und wie einfach das Tier liegt, ob die Sachen. Normalerweise, wenn man nicht Yoga übt und Methode hat und weiß, wie man sich damit beschäftigt, fast regelmäßig eine Stunde ein Nasenloch ist offen und andere Nasenloch ist nicht so offen. Nicht blockiert, aber fließt nicht so, wie kann man sagen, ist fast zu, ja? Deswegen, wenn du später ein großer Yogi sein möchtest und gehst du meditieren in Dunkelheit, obwohl du keine Uhr hast, du kannst wissen von fast regelmäßig, eine Stunde geht hier, eine Stunde geht dort. Deswegen die Mönche in Sri Lanka, die in Hölle wohnen, haben keine Uhr. Sie wissen jetzt, ungefähr 10 Uhr, dann ich gehe Pindapata. Das ist die Zeit. Wie können Sie wissen? Weil eine Stunde rechte Nasenloch wird offen, nächste Stunde linke, dann wieder nächste Stunde rechte, dann wieder nächste Stunde, dann nach 4 Stunden weiß man, 2-mal gewechselt, 4 Stunden vorbei. Das ist die Zeit für Pindapata. Kann man wissen. Aber jetzt gibt es Yoga. Wenn man sich Yoga beschäftigt, man schenkt die Aufmerksamkeit an Mitte. Vorausgesetzt, man sitzt gerade, dann diese Atmen wird auf natürliche Weise fließt in mittlere Kanal, besonders wenn man sich Sushuma, wenn man sich mit Pranayama beschäftigt hat, Pranayama ist auch so eine große Wissenschaft, kennst du das Regulieren? Man braucht nicht unbedingt das zu lernen, man kann das mit Geist, mit Aufmerksamkeit regulieren. Und kannst du selbst verstehen, selbst sehen, wenn du Aufmerksamkeit auf eine Nasenloch führst, konsequent, es wird sich öffnen. Oder wenn du auf Seite gehst, dann wird sich öffnen die gegenseitige Seite. So kann man ändern. Nach dem Essen ist gut, auf die linke Seite zu liegen, dass dann rechte sich öffnet. Und wenn man meditiert, dann auf rechte Seite, das linke Seite, das Aufmerksamkeit mehr. Ja, ja, das alles ist richtig. So ist es. Dann. Man kann diese Fluss von Einatmen und Ausatmen regulieren mit dem Geist. Das geht. Auch wenn das Bild erscheint, wo du immer achtest und wie du achtest, entscheidet, wie das Bild erscheint. Wenn du nimmst diese Berührung nahe, dann wird es sich verkleinern. Wenn du mehr weit betrachtest, dann wird es sich vergrößern. Man kann das Bild, Gestalt von dem Bild ändern, wie man will. Wenn der Geist stabil ist. Kein Problem. Das ist eine kleine Sache. In Burma, manche Mönche machen mit Nimitta so wie Rauch, machen sie so wie Zigarettenrauch. In Burma manche Mönche mögen Zigarre rauchen. Das ist nicht in Vinaya verboten, sondern sie rauchen Zigarre und dann machen sie Nimitta so wie Rauch von Zigarre. So. Alles geht. Wenn der Geist ist sehr stabil, man kann diese Gestalt von Nimitta ändern. Und wie können sich merken, wenn Nimitta da sich stabilisiert, wie man es betrachtet, je nachdem kann man es ändern auch. Ob man es von Nähe betrachtet oder von Weitem betrachtet oder auf linken Seite oder rechten Seite. Diese Nimitta ist, hat zu tun mit Aufmerksamkeit. Deswegen Aufmerksamkeit heißt im Geist, Objekt im Geiste machen. Das ist Bedeutung von Aufmerksamkeit. Wie man das Objekt im Geiste macht, so wird er erscheinen. Ist das klar? Ja, Mila. Ich habe nicht verstanden. Bitte nochmal. Qigong-Augenübung bei Kurzsichtigkeit oder bei Weitsichtigkeit? Bei beiden. Bei beiden. Diese Übung mit den Augen ist, damit die Augen, wenn die Augenmuskeln stark sind, dann die Augen werden gesund. Man braucht nicht mehr eine Brille. Das verstärkt die Augenmuskeln, die normalerweise wir benutzen nicht, nicht wahr? Und wenn die Augen Muskeln geschwächt sind, das hat zu tun mit Schwäche von dem Sicht auch. Die älteren Menschen haben immer schwache Sicht und diese Übung ist besonders gut für ältere Menschen. Ah, du lernst tibetanischen Buddhismus, ja? Wie kannst du schaffen, damit du jeden Tag regelmäßig übst? Aber muss man konzentriert machen, wenn man die Verbeugungen macht und denkt an was anderes, dann hilft es nicht viel. Dann lieber weniger machen und mit Achtsamkeit als 100.000 und an anderes denken, dann hat es nicht viel Sinn. Alle diese Übungen in tibetanischen, in Theravada, man fängt an, Buddhismus zu lernen, dass man erklärt vier edle Wahrheiten, dass man erklärt die über fünf Aggregate, über bedingte Entstehung. In Tibet, man fängt Buddhismus zu lernen, 100.000 Verbeugungen. Bisschen andere Zugang. Manchen, die Tibetaner, meisten, es gibt so viele Tibetaner, auch in China. Es gibt so viele Buddhisten, die wissen nicht mal, wer Shakyamuni Buddha ist. Alle wissen Amitabha, Amitabha, aber viele wissen nicht mehr, was Shakyamuni Buddha ist. In Tibet auch. Sie wissen diese Yidam und Dene Yidam, diese Protektor, Neige Protektor, die wissen Chenrezi, Kwanse Imbosa, Manjushri, aber sie wissen nicht, wer manchmal wer Shakyamuni Buddha war, historischer Buddha, von dem das alles kommt. Weil in Mahayana wird Glaube betont. In Theravada wird mehr Vernunft betont. Beste ist, die beide zu verbinden. Hast du angefangen schon die Verbeugungen? Jeden Tag, wie viel hast du gemacht? Dann lieber 50 oder 100 und achtsam als 200, 300, 400, 500 und ohne Achtsamkeit. Dann wird es die Kraft haben. Sonst, wenn du automatisch, alles was man automatisch macht, auch Meditation über Atmen, hat keine wahre Wirkung. Achtsam 50 oder 100 ist mehr als 1000 und an andere Sachen zu denken. Aber mach dir keine Sorgen, das spielt keine Rolle. Niemand wird dir Prüfung geben, ob du 100.000 geschafft hast oder nicht. Und wenn man Konzentration hat, schon, und Shamatha gelernt hat, man muss nicht unbedingt diese Nundro machen. Ich habe auch nicht gemacht. Nicht nötig. Das ist auch gewisse Konzentrationsübung. So, dann wollen wir ein bisschen weitergehen. Diese 9 Stufen von Shamatha sind klar. Wir haben alle verstanden. In diese 9 Stufen von Shamatha dann wirken nach der Lehre, es gibt noch viel zu erklären in Bezug von den 9 Stufen. Sie kennen später Yogacara Bhumishastra. Es ist mit Verständnis von Aufmerksamkeit verbunden, wie man Objekt im Geiste macht. Die Aufmerksamkeit dann verbindet Shamatha und Vipassana. Das alles sind ziemlich, es ist ein sehr großartiges System, aber es hat so viele Aspekte, dass man sich leicht verliert. Auf jeden Fall in diesem Prozess von 9 Stufen von Bleiben in Ruhe kommen 6 Kräfte in Spiel. Am Anfang, wir haben gesagt, man versucht durch Anstrengung, durch Kraft, den Geist bei Atmen zu halten, den Geist innen zu halten und keine Freude dabei, weil solange man nur mit Anstrengung arbeitet und durch Kraft, man hat keine Freude. Deswegen in diesem Stadium muss die Kraft von Wissen von Herren kristallisieren. Obwohl man nicht, warum meditiert man Shamatha? Damit man Glückseligkeit, Freude erfährt. Wenn keine Glückseligkeit, Freude, dann keine Shamatha. Freude kommt von Ruhe. Die wahre Freude ist Ruhe. Und am Anfang keine Ruhe, weil man weiß noch nicht, wie man macht. Dann muss man sich an Weisheit von Herren verlassen. Da kommt dieser Glaube hinein. Man muss fest überzeugt sein, dass diese Ruhe ist wahre Glückseligkeit. Man braucht das, wenn man das nicht hat. Alles wird leiden. Man muss verstehen, dass dieser Affengeist leiden ist. Wenn man das nicht versteht, wird man sich nicht Mühe geben. Man muss verstehen, dass solange der Geist grob ist, alle Objekte, das er erfährt, und Empfindungen sind auch grob, und diese groben Empfindungen sind mit unstabilen Wahrnehmungen verbunden. Alles das muss man wissen, damit man sich Mühe gibt, obwohl am Anfang man hat nicht viel Freude bei der Meditation. Aber indem man diese Sachen kontempliert, man hat Kraft von Weisheit von Herren, Weisheit von Nachdenken, man bleibt dabei. Und dann sammelt sich die Kraft von Achtsamkeit. Da fängt es an. Wenn die Kraft von Achtsamkeit da ist, warum meditieren wir Shamatha? Damit wir dann besonders, wir leben in Gesellschaft, wir leben in allen möglichen Herausforderungen. Damit wir effektiv arbeiten, müssen wir diese Kraft von Achtsamkeit haben. Alles, was wir machen ohne Achtsamkeit, kann uns nicht wirklich was Positives bringen. Dann, indem man fortsetzt zu meditieren, obwohl am Anfang es ist sehr schwer, dann man sammelt die Kraft von Achtsamkeit. Man wird wissen, ohne Achtsamkeit nichts wird richtig gemacht. Das ist auch im Leben und das ist auch in Meditation. Meditation ist, damit man auch im Leben besser funktioniert. Was man mit achtsamen Geist macht, das wird gut gemacht. Auch die Arbeit, auch die Familie, auch die weltlichen Sachen. Nicht nur überweltliche Sachen. Wenn man so versteht, dann die Kraft von Achtsamkeit, und wir haben schon gesagt, Achtsamkeit hast, die Voraussetzung für Achtsamkeit ist feste Wahrnehmung. Wie wissen wir, dass wir achtsam sind? Indem wir feste Wahrnehmung haben. Dann, wenn wir sprechen, sprechen wir anderes. Wenn wir den Körper bewegen, bewegen wir anderes. Wenn wir arbeiten anderes. Wenn der Geist dabei ist und nicht an was anderes denkt. Ja, Michael? Genau. Also die feste Wahrnehmung entspräche das Bewusstsein. Wahrnehmung ist Faktor von Bewusstsein. Das ist nur ein Faktor. Faktor von Bewusstsein. Chaita. Aber diese Chaita formiert den Geist. Deswegen Wahrnehmung mit Empfindung ist genannt Chitta Sankara. Aber es ist Inhalt des Geistes. Es ist Inhalt des Geistes und Geist, obwohl sie kommen zusammen, sind nicht dasselbe. Geist selbst eigentlich nur spiegelt. Und wie er spiegelt, das wird von den Geistesfaktoren entschieden. Deswegen die Geistesfaktoren geben dem Geist Inhalt. Geist ist eine sehr, sehr geheime Sache, sehr schwer zu verstehen. Dann ist es auch wichtig sozusagen, dass man nicht nur die Form, den Formberührung wahrnimmt, sondern auch die Geistesfaktoren, denen man unterliegt gerade. Ja, die kommen zusammen. Weil Form da ist, die Geistesfaktoren werden geformt. Wenn keine Form da ist, dann die Geistesfaktoren formieren sich nicht. Wir haben gesagt, aktive Geistesprozess fängt an mit Objekt im Geiste machen. Ich kann etwas sehen, aber ich sehe das, indem ich unterscheide, nur wenn ich das Objekt im Geiste mache. Dann der Geist empfängt dann das Objekt, indem ich das im Geiste mache, wird es empfangen, wahrgenommen und dann reagiert man durch Wille. Und durch Wille auch sammelt man dann Karma. Ich meine jetzt solche Sachen wie emotionale Stimmung zum Beispiel. Ja, das ist Inhalt von aktiven Geistesprozess. Aber wenn ich nicht wahrnehme, was heißt Wahrnehmung? Wahrnehmung ist, dass ich nehme im Geist das Zeichen von dem Objekt. Das ist Wahrnehmung. Wenn ich das Zeichen von dem Objekt im Geiste nehme, dann ich empfange das Objekt. Wenn ich das Objekt empfange, dann alle anderen Faktoren des Geistes kommen zustande. Wenn ich nicht empfange das Objekt, was kommt zustande? Aber Geist ist da. Wenn ich die Augen schließe und kein Objekt empfange, Geist ist da. Oder nicht? Kann man das sagen? Ich mache das Sinn, wenn es gar kein Objekt gibt von Geist zu reden? Kann man von aktiven Geist. Das heißt Chitta-Viti, Straße des Geistes. Straße des Geistes öffnet sich, wenn der Geist hat Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist Sporen, spornt den Geist an. Wenn der Geist angespornt wird, er hat eine Richtung, wohin er gehen soll. Dann er nimmt das Objekt wahr im Sinne von dem Zeichen von dem Objekt. Wenn mit Zeichen kommt Empfang. ohne Zeichen, was wir empfangen von dem Objekt. Hm? Sehr mystische Sache, der Geist. Diese Psychologie von Yoga sieht die Welt ganz anders. Dann System von Meditation in Theravada ist, diese Geistesfaktoren zu analysieren und sehen im Prozess von Vergänglichkeit, indem man Zeichen von dem Objekt wahrnimmt und hält, dann kommt Vergänglichkeit. Aber wenn es nicht passiert, man sieht nicht Vergänglichkeit. Man sieht auch nicht Subjekt und Objekt. Wenn ich keinen Michael unterscheide, keine schwarze und weiße Kleider, keine Brille, keine Augen, keine Nase, nicht daran denke, ist wo ist Subjekt, wo ist Objekt? Und in Samadhi selber Zustand. Man kann nicht in Samadhi richtig unterscheiden, was ist Objekt, was ist Subjekt. Die schmelzen zusammen. Deswegen in der buddhistischen Philosophie, besonders in Mahayana, arbeitet man mit Pramana, Jen Liang. Das ist sehr wichtig. Später kannst du lernen, buddhistische Philosophie, sehr interessant. Solange nicht Jen Liang, Pramana da ist, man akzeptiert nicht die Wahrnehmung als wahr. Es muss bestätigt sein. Und Samadhi ist Pratyaksha und bloße Sehen ist auch Pratyaksha. Das ist valid cognition. Wie fängt man an, in Yogacara zu meditieren? Indem man versteht, dass Bedeutung und Sache sind nicht eins. Warum durch Zeichen. Jetzt, ich sehe mich Michael. Und Michael und die Tatsache von Sehen ist dasselbe? Nein, ich sehe nicht Michael. Ich sehe nicht nur solche Form. Michael kommt später. Das ist keine direkte Sehen. Die Tatsache, das heißt Dravya, und Bedeutung ist nicht dasselbe. Deswegen, warum denke ich, dass Michael da ist und Michael etwas wahr ist? Weil ich superimpose, Samaropa. Wie sagt man auf Deutsch? Ich setze drauf auf die wahre Wahrnehmung, ich setze drauf ein Begriff von selbstständige Dasein. Indem ich ein Eindruck von selbstständigem Dasein da ist, dann Bedeutung und die Tatsache sich trennen. Die Bedeutung und Tatsache sich trennen, sobald kommt ein Eindruck von wahren Dasein. Wahren im Buddhismus ist im Sinne selbstständig. Michael ist nicht selbstständig. Deine Hand, Hemd ist nicht selbstständig. Deine schöne Rock ist nicht selbstständig. Deine Brille ist nicht selbstständig. Deine Nase ist nicht selbstständig. Deine Augen sind nicht selbstständig. Deine Ohren sind nicht selbstständig. Wo ist Michael? Konzept. Dass ich an Realität Samaropa. Wie sagt man auf Deutsch? Auflegen. Fabriziere. Annahme. Und so ist es auch mit Tisch, und so ist es auch mit Brille, so ist es auch mit Vogel, so ist es auch mit Baum. Das ist er. Und so lange man in Samsara ist, man ist bestimmt immer im Prozess, entweder etwas von der Realität wegzunehmen oder etwas auf Realität Annahme, draufzufügen. Das ist die Realität von Samsara. Aber in der wahren Realität, in der Realität von Soheit, gibt es sowas nicht. Überhaupt nicht. Deswegen, man trennt Bedeutung von Tatsache. Und man versteht, dass Bedeutung wird Tatsache durch diese Annehmen von selbstständiger Existenz. Und die samsarische Geist haftet an selbstständiger Existenz. Deswegen er unterscheidet nach selbstständiger Existenz. Deswegen er haftet an Unterscheidung. Wenn man das sieht, diese Haftung an Unterscheidung, dann meditiert man Shamatha und Vipassana nach Yogacara. Dann diese Samprajanya, Wissensklarheit, besteht in Abbauen dieser Eindruck von Selbstexistenz an die Realität. Und wie fängt man an? Eben mit Verständnis, dass alle Meditationsobjekte sind Bilder. Und diese Bilder sind Geist selbst. Sie sind nicht von Geist getrennt. Wenn du mehr Fortschritte in Jhana machst, dann kannst du sehen, dieses Bild kommt von Geist. Er ist überhaupt nicht da. Er ist Produkt des Geistes. Er hat keine eigene Existenz. Es ist rein geistgeschaffenes Ding. Wenn dieses rein geistgeschaffenes Ding zustande kommt, durch Konzentration, der Atmen geht in den Hintergrund und verschwindet. Dieses Bild gehört dem Atmen, aber Atmen ist nicht mehr da. Was bedeutet das? In der Folge von Yogacara, diese, was wir mit dem unterscheidenden Geist wahrnehmen, das sind nur Bilder. Und diese Bilder sind Geistesprodukte. Wahre Realität kennen wir nicht, und in wahre Realität Objekt und Subjekt lassen sich nicht trennen. Nur in illusorische, geistgeschaffene Realität sie trennen sich. Das ist Yogacara-Meditation. Und durch diese Meditation dann Shamatha und Vipassana von Anfang an kommen zusammen. Warum? Weil alles, was geschieht, geschieht auf Grundlage von Zeichen von dem Objekt. Und Zeichen von dem Objekt gehört der relative oder Ursache und Wirkung. Aber Name, das wir drauflegen, gehört nur Illusion. Deswegen auf Deutsch sagt man Buch, auf Tschechisch sagt man Kniha. Was ist richtig, Kniha oder Buch? Und wie kann dasselbe Objekt zwei Namen haben? Es ist Geist geschaffen, vollkommen illusorisch, hat keine eigenen Eigenschaften. Und durch diese illusorische Objekte, man Geist geschaffene illusorische Objekte, man glaubt dann an selbstständige Existenz. Aber diese selbstständige Existenz ist unsere Illusion, ist unsere Transformation des Geistes, das von Anfang an ist nicht dualistisch, in dualistische Sehen. Das ist Mahayana. Wenn man das sieht, dann die Zuneigungen, Abneigungen und alle Ärger, die wir haben, die funktionieren, aber funktionieren in Leerheit. Deswegen, das ist der Nagarjuna erklärt, das ist der schnellste Weg zur Klarheit. Man braucht sie nicht bedrücken, man betrachtet sie in Leerheit. So arbeitet der Geist viel, viel schneller. Und man braucht nicht zu viel drücken, man kann entspannt werden, weil alles das passiert in Leerheit und hat keine eigene Natur. Es entsteht durch Umstände. Durch. Ist denn die Soheit da, sobald man nichts mehr an das Wahrgenommene anmacht? Von Soheit kann man nicht weg, die Soheit ist immer da. Nur der Geist muss sich an Soheit anpassen. Und wie passt er sich an Soheit? Indem man meditiert Shamatha als bloßer Geist. Und die Bilder, die in Shamatha entstehen, als die Soheit. Und bloßer Geist und Soheit sind nicht getrennt. Wer trennt sie? Unsere Tendenz sehen selbstständige Existenz in den Sachen, die ist dafür verantwortlich, dass wir sehen Subjekt und Objekt als etwas getrennt. Ist das klar? Wo ist die Gegenwart in diesem Prozess, wenn man in Gegenwart vereinkommt? Es gibt genauso in Theravada Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, alles ist eine Illusion. Wenn es keine Vergangenheit gibt und Zukunft, wie kann es Gegenwart geben? Zeit ist auch illusorisch. Ja, aber trotzdem in diesem relativen, in dem Prozess ist es kommt zu einem Moment, wo wir physisch in Gegenwart ankommen und dann und das wahrnehmen ohne diese Schleier. Ja, das ist wahr. Aber diese Gegenwart kann man auch nicht halten. Ja, ja. Ich meine, in der Entwicklung, in welche Stelle kommt das? Von Anfang an soll man so meditieren. Von Anfang an. Diese Soheit ist Gegenwart von allen Sachen im Geist. Wo anderes? Aber ich meine jetzt nicht, dass wir was tun, dass wir jetzt praktizieren, nur den Geist entwickelt sich und irgendwann, bam, ist es. Wann der Geist wird ohne Zeit, meinst du? Ist das deine Frage? Ja. Ja, in dem, wann diese Alaya Vijnana wird zu Weisheit von Spiegel. Und dann automatisch Manas wird Weisheit von Nichtdifferenzierung, von Gleichheit. Und dann Manovijnana, mentale Bewusstsein, wird Weisheit von schönen Sehen und die fünf Sinnen arbeiten ohne Hindernisse. Und das ist Zustand von Buddha. Es ist nicht der Fall völlig in Arahat, weil er hat noch die Vasanas von den früheren Eindrücken, die sein Verhalten beeinflussen, aber bei Buddha nicht mehr. Deswegen Buddha braucht keine Vitarka, keine Aufmerksamkeit. Er spiegelt nur. Indem er spiegelt, er sieht genau. Er braucht nicht zu schätzen. Aber wir brauchen zu schätzen, indem wir schätzen, wir suchen, indem wir suchen, gibt es Gesuchte, indem es Suchen gibt und Gesuchte, sind wir in Vergangenheit und Zukunft und wir haften an Gegenwart. Aber Gegenwart lässt sich nicht fassen. Auf welche Grundlage kann man das realisieren? Auf Grundlage von Verständnis von Soheit des Geistes. Geist ist Soheit selbst. Und von dieser Soheit hat sich die Welt entwickelt. Das ist Unterschied zwischen Theravada und Mahayana. Die Welt hat sich entwickelt von Soheit. Durch Transformation des Geistes, durch diesen Eindruck, dass so tief in den Wesen ist, von selbstständiger Existenz in Personen und Sachen. Das ist Buddhismus. Geist ist eins. Es gibt nicht zwei Geister. Geist ist nur eins. Aber indem es transformiert wird, durch diese kleine Unterscheidung, wir haben 8 Sorten des Geistes oder 6 Sorten des Geistes. Aber wenn du meditierst richtig, zum Beispiel wenn du meditierst über die Elemente, kannst du machen Erfahrung, dass wenn der Körper zerplatzt hat, in diese kleine Kalapas, dann diese Kalapas haben seinen Geruch, seine Farbe, seinen Geschmack und man kann direkt mit dem Geist schmecken, man kann direkt mit dem Geist riechen, die Kalapas. Wunderbare Sache. Man braucht nicht über Nase gehen oder über Zunge gehen. Man kann direkt mit dem Geist riechen und schmecken. Vorausgesetzt ist, man hat erfolgreich diese 4 Elemente Meditation. Und man hat die diese Erfahrung, dass der Körper zerplatzt, das ist Pauk-Methode. Und diese Methode, obwohl in Theravada sie glauben an Realität von Materie oder von Körperlichkeit, eigentlich diese Methode bestätigt Yogacara. Das ist eine wunderbare Sache. In Theravada sie glauben, dass Rupa ist ein wahrer Gegenstand von Geist. Nama, Rupa, Unterscheidung. Aber die Methode von vier Elementen bestätigt Yogacara. Man kann direkt mit Geist riechen, schmecken, kein Problem. Aber wie würde jetzt würde Yogacara sagen, wenn es keine Wesen gibt, oder zur Zeit, wo es keine Wesen im Universum gab, gab es das Universum nicht? Und würde Theravada sagen, doch, das gab es, auch ohne Wesen gibt es Universum? Ah ja, Michael, du bist verwirrt. Universum gibt es. Es gibt oder gibt nicht. Buddha hat nie geantwortet. Buddha hat erklärt bedingte Entstehung. Das erklärt alles. Bedingte Entstehung ist nicht sein, ist auch nicht Nichtsein. Bedingte Entstehung ist bedingte Entstehung. In bedingten Entstehung kann es nicht sein sein oder nicht sein sein. Es ist nur Wandlung. In diesem Wandlung leben wir. So sagt auch chinesische Philosophie, Taoismus. In westlicher Philosophie, wir wollen immer irgendwas Festes haben, Essenz. Aber das bringt viele Probleme. Keine Essenz ist da. Deswegen Leerheit ist die volle. Wenn wir im Westen von Leerheit reden, dann sie denken, Leerheit ist etwas, wo was fällt. Dann das gefällt mir nicht. Ich möchte lieber den lieben Gott. Aber Leerheit ist eben diese Fülle. Leerheit ist Leerheit, weil nichts da fällt. Wie kann etwas fehlen? Weil es nicht Existenz und nicht Existenz ist. Deswegen die bedingte Entstehung ist gleichmäßig. Ist Soheit. Von Anfang an ist gleichmäßig. In der Natur auch. Die Materie nur verwandelt sich. Warum der Geist ist nicht dasselbe? Er auch nur verwandelt sich. Die Materie gehört niemandem und genauso der Geist. Dass er muss jemandem gehören, dass es nur, da muss ein Essenz sein. Das ist fehlerhaftes Denken. Und dieses fehlerhaftes Denken bringt nur schlechte Folgen, keine gute Folgen. Ist unrichtige Philosophie, die hat keine Grundlage in der Realität. In der Realität, wir sehen nur Wandel, wir sehen kein Essen. Es ist gar nicht so schwierig. Schwierig ist, wenn man ein Essenz hineinbringt. Das ist sehr schwierig. Deswegen Nagarjuna sagt, wenn Leerheit Sinn macht, alles macht Sinn. Wenn Leerheit nicht Sinn macht, alles ist Unsinn. Aber wir wollen festhalten an Unsinn. Nicht vernünftig. Schlechte Philosophie. obwohl Wissenschaft es auch sagt jetzt, aber trotzdem es hat keine Wirkung. Die Leute immer sind gleich, immer gleiche Anhaftung, immer gleiche Ärger. Hm? Wissenschaft hilft nicht. Dann was wird Michael tun? Hm? Dann im Buddhismus, Wissenschaft ist vier edle Wahrheiten. Das ist wahre Wissenschaft. Hm? Dann kommst du zu einer Wahrheit. Das ist Mahayana dann. Hm? Aber dafür musst du dann realisiert werden. Hm? Naja, dann wir sollen reden von dem Text. Hm? Jetzt der Text erklärt Vipassana auf Grundlage von vier Prozess von vier Stufen von Vipassana. Es kommt später. Hm? Wo kommt es her? Auf jeden Fall, ich erkläre jetzt später, Sie können vielleicht, du hast nur zwei Seiten gegeben oder so, ne? Vielleicht ist es in dritte oder vierte Seite. Hm? Dann Vipassana, so wie Shamatha, ist erklärt durch neun Stufen von Bleiben im Geiste. Vipassana ist erklärt durch vier Stufen und sechs Objekte. Wenn man Yogacara verstehen möchte, muss man die sehr klar erklären. Dann gibt es drei Stufen, die gemeinsam sind. Das kommt auch in dem Text. Hm? Für Shamatha und für Vipassana. Die verbinden die beiden. Dann diese Verbindung kommt durch diese drei Stufen, Sie können sie später lernen, oder kommt durch Aufmerksamkeit, sieben Sorten von Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich gebe Hinweise, damit Sie später selbst lernen. Sechs Kräfte habe ich nicht erklärt. Dann erste Kraft ist Kraft von Hören. Zweite Kraft ist Kraft von Nachdenken. Dritte Kraft ist Kraft von Achtsamkeit. Wenn diese Kraft von Hören, Nachdenken und Achtsamkeit da sind, kommt Kraft von Wissensklarheit. Wenn die Kraft von Wissensklarheit kommt, dann die Befleckungen des Geistes gehen allmählich weg. Und wie gehen sie weg? Indem man mehr sensitiv wird durch Kraft von Achtsamkeit. Man sieht, dass solange diese Anstrengung nicht gleichmäßig ist, man kommt nicht in Einspitzigkeit des Geistes. Deswegen diese fünfte Kraft ist Kraft von Anstrengung. Was gemeint ist, ist gleichmäßige Anstrengung. Hm? Dafür gibt es auch, ich immer sage, was die indische Yogis behandelt haben und was für Terminologie sie benutzt haben. Heutige Psychologie ist sozusagen Kinderspiel. Sie sprechen nicht nur buddhistischer Yoga, auch hinduistischer Yoga von Abhoga und Anabhoga. Der Geist kommt nicht zu vollkommener Ruhe, solange die Anstrengung wird nicht gleichmäßig. Entweder die Anstrengung ist zu viel, dann gibt es kleine Tendenz zu Aufregung, oder Anstrengung wird zu wenig, dann gibt es Tendenz zu Senken des Geistes. Das haben Sie bestimmt erlebt in Meditation. Aber das... Nee. Abhoga und Anabhoga. Virya ist was anderes. Es hat damit zu tun, aber es ist viel feiner, Abhoga und Anabhoga. Abhoga und Anabhoga kommt von dem Sanskrit-Wort Bhuj. Bhuj heißt sich wenden, to bend. Wanchi. Damit Geistesprozess zustande kommt, der Geist muss sich zu dem Objekt wenden. Und er wendet sich mittels von Chetana und von Vitarka. Wenn Wille und diese Kraft von anwendendem Denken, applied thought, da ist, dann der Geist bewegt sich zu dem Objekt, nachdem er Ansporn von Manasikara bekommen hat. Jetzt im Zustand von Samadhi, man braucht nicht mehr Vitarka, aber Chetana muss da bleiben, weil sie außer zu dem Objekt gehen, Chetana hat auch Funktion, Koordination von den Geistesfaktoren. Sehr wichtig zu verstehen. In Visuddhimagga kommt Beispiel, so wie ein Meistertischler, der macht seine Arbeit und gleichzeitig sieht, dass die Schüler richtig arbeiten. Genauso die Wille macht seine Arbeit, bringt den Geist zu dem Objekt und gleichzeitig sieht, wie die anderen arbeiten und macht die kollektiv zusammen. Dann, was passiert? Wenn Wissensklarheit schon sehr klar zustande gekommen ist, man weiß gleich, jetzt diese Zuneigung da ist, Abneigung da ist, Gier da ist, Zweifel da ist, Aufregung da ist, aber man kann nicht diese, man kann sie beseitigen, aber diese Tendenz des Geistes zu senken und zu aufregen, man kann nicht beseitigen, solange die Anstrengung nicht gleichmäßig ist. Dann, was passiert? Man muss lernen, wie der Geist sich wendet zu dem Objekt gleichmäßig. Er kann sich nur gleichmäßig ändern, wenn Weisheit im Sinne von Unterscheidung und Konzentration sind balanciert, wenn Vertrauen im Sinne von Entschluss und Virya im Sinne von Anstrengung sind gleichmäßig. Diese fünf Faktoren, positiven Faktoren des Geistes, die zu dem Geist Klarheit bringen, Sati, Achtsamkeit, Vertrauen, Anstrengung, Weisheit und Konzentration. Wenn sie perfekt balanciert sind, dann allmählich wird diese Wenden des Geistes zu dem Objekt wird gleichmäßig. Und dann kommt Einspitzigkeit des Geistes zustande. Wenn Einspitzigkeit des Geistes kommt zustande, die Kraft von Gewohnheit wird sie zu Samadhi machen. Dann, das sind die sechs Kräfte. Nein, Gewohnheit, die sechste. Einspitzigkeit kommt, wenn Anstrengung gleichmäßig wird im Sinne, dass der Geist sich wendet zu dem Objekt, nicht mit zu viel Kraft oder auch nicht mit wenig Kraft. Wenn mit zu viel Kraft, ist kleine Tendenz zu Aufregung. Wenn mit zu wenig Kraft, ist Tendenz zu Senken. Und diese Tendenzen müssen völlig beseitigt werden, damit Einspitzigkeit zustande kommt. Aber im Falle von einem nicht so erfahrenen Meditator, diese Einspitzigkeit des Geistes wird sehr, sehr kurz. Deswegen, Michael erlebt irgendwelche Farbe oder so, aber dann geht es gleich weg. Spielt bei der fünften Kraft in gewisser Weise in manchen Traditionen auch Guru-Übertragung eine Art von Rolle, dass man sich darauf vertraut, dass eine, sagen wir mal, ein Meister einem hilft oder dass irgendwie so ein. Das zählt nicht zu den Kräften. Natürlich, wenn der ein Meister da ist, ein geschulter Lehrer da ist, bevor man in Samadhi hineingeht, dann kommen die Unreinheiten des Geistes weg, los. Und deswegen, man kann sich sehr leicht verlieren, wenn man die Bilder, die im Geiste entstehen, ernst nimmt. Dann muss der Meister da sein und gleich ihm sagen, hör auf, das hat mit deiner Meditation nichts zu tun. Sonst verliert man sich in den Bildern. Als ich in Sri Lanka war, da gab es einen Mönch, wir haben im Wald gewohnt, mit einem Meditationsmeister. Und dieser Mönch, er war sehr ziemlich jung, noch jünger als ich damals. Und dieser Mönch hatte bestimmt Probleme, deswegen er ist Mönch geworden. Und dann, er meditierte Tag und Nacht, sehr, sehr fleißig. Aber er war immer alleine, er wollte nicht zu essen, Bhojana Sala, wie sagt man, Essen, die Essenhalle für Mönche heißt, Refektorium, wie sagt man, Speisesaal. Er wollte nicht zu Bhojana Sala, zu Speisesaal, er wollte nie gehen, er ging selbst lange Wege für Pindapata im Dorf, das war weit weg. Er wollte niemanden sehen, mit niemanden sprechen, nicht den Lehrer gesehen und immer alleine meditierte. Und dann hat er sich im Wald verloren, niemand wusste, wo er ist. Dann haben sie ihn gefunden, kam er zurück und er hat seinen Namen vergessen. Er wusste nicht mehr, wie er heißt. Da kommen verschiedene Bilder in Meditation, wenn man sie verfolgt, dann alles Mögliche kann passieren. Nicht mal seinen Namen, er konnte sich nicht erinnern. Ganz verwirrt. Das kann passieren, wenn man sich Mühe gibt, dann die Maras kommen. Wenn man sich nicht Mühe gibt und schläft, dann die Hindernisse werden nicht kommen. Und wenn die Hindernisse kommen, dann ist immer besser, wenn man jemanden hat, der schon Erfahrung hat und gleich sagt, das ist alles Unsinn, so mach so, so, so, dann wirst du geschützt von allen Göttern und alle. Es können kommen alle verschiedene Visionen, Bodhisattva, Buddha, Teufel, ich weiß, das kann sich ändern sehr schnell. Alles kann kommen. Alles ist im Geiste. Aber diese tibetische Übertragung von Meister auf Schüler, die gibt es dann Mahayana oder Theravada nicht so? Nicht. Das ist diese tantrische Tradition. In Mahayana, klassische Mahayana, genauso wie Theravada, man soll nicht an Person Zuflucht bei Person nehmen, sondern bei Dharma. Das ist Prinzip. In Tantrayana, man visualisiert den Lehrer als Buddha. Das ist auch Mittel für gewisse. Das hilft natürlich. Aber nicht in klassische Mahayana oder in Kalyana Mitra ist nicht ist nur einer, der Dharma übergibt. Aber man soll nicht an Kalyana Mitra anhaften. Kalyana Mitra ist einer, der Natur des Geistes zeigt. Mila. Welche Gewohnheit? Kraft der Gewohnheit. Ja. Kraft der Gewohnheit von Einspitzigkeit. Wenn Einspitzigkeit zu Gewohnheit wird, dann Samadhi. Und in Samadhi gibt es keine Befleckung des Geistes mehr. Bitte? Nein, du hast nicht richtig verstanden. Gewohnheit von Einspitzigkeit. Keine Gewohnheit? Wieso? Nun, diese Gewohnheit ist gemeint. Nicht andere. Das hat damit nichts zu tun. Gewohnheit von Einspitzigkeit, wir sprechen von Shamatha. Und Voraussetzung für Shamatha ist Einspitzigkeit. Wenn Einspitzigkeit zur Gewohnheit wird, wird es Samadhi. Ja, wenn man gewöhnt ist, was heißt Samadhi? Ist spontane Präsenz des Geistes auf dem liebigen Objekt. In Mahayana wird das betont, nicht so viel Versenkung. Dann der Geist hat kein Problem. Und er kann arbeiten in allen Umständen. Das ist ideal von Mahayana. Dann, wenn er im Wald ist, er kann gleich in Versenkung gehen. Wenn er in der Zwischen von Leuten ist, dann er kann zu spontan an alle Situationen reagieren. Aber er kann kein Auto fahren. Warum nicht? Nein. Das ist gar kein Problem, Auto zu fahren. Du hast immer noch sehr starke Theravada. Das ist das kleinste Sache. Die kleinste Sache. Kannst du die erste Kraft hören? Erste Kraft. man hört von einem Lehrer, dass dieser grobe Geist ist Leiden, Affengeist ist Leiden. Man hat nachgedacht und gesehen, dass es wirklich so ist. Nichts anderes im Falle von Shamatha. Dann, man gibt sich Mühe und obwohl es nicht geht, man bleibt dabei, indem man verstanden hat, dass dieses grobe Geist ist Leiden, dass dieser Affengeist ist Leiden und solange die so zur Gewohnheit werden, wird man wohl nie im Leben eine echte Glückseligkeit erfahren können. Dann, obwohl am Anfang es geht schwer, man bleibt dabei. Und indem man bleibt, gibt es Kontinuität. Indem es Kontinuität gibt, man fängt an mit Achtsamkeit zu arbeiten. Ohne Achtsamkeit, die Kontinuität wird nicht lange dauern können. Und wenn Achtsamkeit da ist, dann, das ist Voraussetzung, dass man klar sieht die Befleckungen des Geistes. Und nur wenn man sie klar sieht, kann man sie beseitigen. Wissensklarheit dann beseitigt die Befleckungen auf Grundlage von Achtsamkeit. Und wenn sie erfolgreich beseitigt werden, dann der Geist wird immer sensitiver und sensitiver, dann er kann sogar sehen, obwohl es noch nicht Befleckung ist, die Tendenz von Senken in Mahayana Tradition von Meditation, diese fünf Hindernisse, die kennst du, man zusammenfasst als zwei Hindernisse. Entweder Tendenz des Geistes zu senken oder Tendenz des Geistes zu Aufregung. Und diese Tendenzen werden, obwohl man der Geist schon durch Wissensklarheit zur Reinigung gekommen ist, diese Tendenzen noch bleiben, solange die Wenden des Geistes zu dem Objekt nicht gleichmäßig ist. Dann, es wird verglichen mit einem Ajaniya. Weißt du, was Ajaniya ist? Afghan-Pferd. Früher diese chinesische Kaiser, indische Kaiser haben immer geritten auf Afghan-Pferde. Beste Pferde der Welt sind Afghan, in Afghanistan. Dieser Pferd, beste Pferd, man hält die Ziege und er galoppiert selbst. Man braucht praktisch nichts zu machen. Genauso, wenn diese Wenden des Geistes gleichmäßig wird, man nur steht da und der Geist fließt selbst zu dem Objekt. Das wird dann Einspitzigkeit. Wenn einspitzig, man am Anfang Einspitzigkeit wird sehr kurz. Aber wenn man sich daran gewöhnt und arbeitet fleißig, dann wird es zur Gewohnheit. Was Gewohnheit ist, ist wahr. Und wenn es zur Gewohnheit wird, man bleibt, braucht überhaupt nicht sich anzustrengen. Sobald man meditiert, diese Samadhi ist da. Wegen dieser Gewohnheit. Und damit es Gewohnheit wird, in Mahayana wird diese Gewohnheit betont, nicht so viel die Versenkung. Wenn die Gewohnheit da ist, dann man in jeder Situation bleibt ohne Befleckungen des Geistes. Das ist Zen. Das heißt dann noch nicht, dass man maximale Sensitivität auch sofort erreicht für die feinsten Niveaus der Wahrnehmung. Um die immer Prozess der Meditation ist so wie Kiel, sagt man. Keil. Dieser erst grobe Teil, Keil, man kriegt weg durch feinere. dann feinere du noch feinere, noch feinere du noch feinere, und noch feinere du noch feinere, bis man kein Keil mehr braucht. Und so ist der Prozess der Meditation. Am Anfang sieht man nur grobe, sehr, sehr grobe Befleckungen des Geistes. Die feinere sieht der grobe Geist nicht. Überhaupt nicht. War auch jemand, der Samadhi beherrscht, muss dann an seiner Verfeinerung immer weiterarbeiten. Na natürlich. Es ist gar nicht so. Der Buddha hat Samadhi geübt für unzählige Leben. Deswegen wurde er zu Buddha. In Theravada wird auch erklärt, in Majjhima Nikaya Upaklesa Sutta, dass bevor der Buddha zur Erleuchtung kam, er hat seine Jhanas vollkommen gereinigt. Keine Tendenz mehr zu irgendwelche Befleckung. Und im Mahayana, die Befleckungen werden zusammengefasst als Tendenz des Geistes zu senken und Tendenz des Geistes zu Aufregung. Und wenn der Geist sehr sensitiv ist, er sieht diese Tendenzen, bevor diese Senken und Aufregen zustande kommt. So wie wenn du Oszillation hast, das ist erst so. Wenn es nur so ist, dann sieht man schon klein bisschen zittert und man sieht, dass es Tendenz da ist zu senken oder so. Dann im Zustand von Samadhi ist nur so. Jetzt kann man Experimente machen. Ich habe selbst gemacht in Hongkong Universität. Man sieht sehr, sehr klar. Wenn man denkt, dann geht es so, wenn Denken aufhört und man hat sich mit dem Meditationsobjekt, dann geht es so. Wissenschaftlich, für Forschung. Wurde das veröffentlicht? Kennst du nachsehen, Hongkong Universität? Alles kann man wissenschaftlich jetzt schon studieren. Kann man selber auch bei einem Psychiater kann man auch machen. Diese Strom. Ich glaube, ja? Kann man sehen, welche Wellen. Das heißt nicht, dass man den Geist Maß messen kann. Aber diese Vibrationen kann man sehen. Aber Geist, die Geschwindigkeit des Geistes lässt sich nicht messen. Weil es Licht kann man messen, Geschwindigkeit, aber Geist kann man nicht messen. Unmöglich. Aber haben Sie versucht aufzufahren? Als ich Flüchtlinge war in Deutschland in den 70er Jahren, da habe ich Autoschule gemacht. Aber danach nicht mehr. Ja, ja. Aber versuchen Sie jetzt? Nein, ich versuche. Würdest du sagen, ist das praktische Nachteile, wenn wir es nicht üben? Ich habe Michael da. Ne? Aber in Indien habe ich diese Moped, ja, das ja. Ist, ja, warum nicht? Richard. Ai, ai, ai. Aber jetzt haben wir sehr wenig Zeit. Dann diese Vipassana machen wir nächstes Mal. In Vipassana gibt es 4 Stufen. Sie können nachsehen. Vichinoti, Pravichinoti, Pari, Vitarkayati, Pari, Vimamsayati. Erst Vichinoti heißt, dass man, aber es ist viel komplizierter, als ich jetzt sage, aber sehr ziemlich einfache, simpel Erklärung. Vichinoti heißt, diese spezifische Aspekt von dem Bild zu sehen. Spezifische Aspekt von den Eigenschaft von dem Bild zu sehen. Dann Pravichinoti heißt Vichinoti von dem Sanskrit-Wort zu Vich. Vich, so wie wir hatten Viveka, auch von diesem Wort zu Vich heißt trennen. Dann analysieren. Analysieren im Sinne von den spezifischen Aspekt des Bildes, des Objektes. Dann Pravichinoti heißt gemeinsame Aspekt, so wie Vergänglichkeit. Dann Parivitarkayati heißt die anwenden Gedenken an das Bild, an das Objekt im Sinne von Zusammenfassen mit Weisheit. Die verschiedenen Aspekte von dem Bild verbinden. Und dann Parivimamsayati, dann, wenn man sie zusammengefasst, dann in Samadhi zu erleben. Und das passiert auf 3 Ebenen, die sind gleich für Shamatha und Vipassana, das ist auch erklärt hier. Erst nur sich mit Zeichen von dem Objekt beschäftigen, dann durch die Zeichen durchgehen und klar fassen und dann wieder in Samadhi erleben. Und das ist gleich mit 3 Sorten von Weisheit, Weisheit von Hören, Weisheit von Nachdenken und Weisheit von Meditation. So, die beiden Aspekte sind genau in Shamatha, so wie auch in Vipassana. Warum? Weil in Shamatha geht man in Geist hinein. Ein Objekt von Shamatha wird dann bloßer Geist. Und Objekt von Vipassana werden die Bilder, die sich ändern im Geiste. Und die man dann untersucht, analysiert, erst in spezifischer Aspekt, gemeinsamer Aspekt, zusammengefasst und in Samadhi erleben. Wie man das macht, erklären wir ein anderes Mal. Es ist verbunden mit Manasikara, mit im Geiste machen. Ja? Muss. Wenn nicht, dann kommt man nicht in Meditation. Die Dummen haben es schwer. Deswegen durch Meditation die Intelligenz wird besser, natürlich. Dann muss man meditieren. Aber welche Intelligenz? Nicht Intelligenz, dass man braucht, um gute Geschäfte zu machen, sondern Intelligenz, die Leiden zu verstehen, Ursache von Leiden, Freiheit von Leiden zu verstehen und den Weg zu Freiheit von Leiden. Diese Intelligenz. Aber wenn man sie versteht und unbedingt es in praktischen Sachen anwenden möchte, und der Bodhisattva macht das, dann man kann lernen alles sehr schnell, Medizin, Sprachen, Logik, Kunst, das alles sind Disziplinen der Lehre von Bodhisattva, nicht Arahant. Der Bodhisattva sollte lernen Medizin, Qigong, Sprachen, Logik, damit er durch Dharma dem anderen dienen kann. Das ist Ziel von Bodhisattva. Da ist es ähnlich mit Christentum. Aber wichtig ist, dass er dient mit Verständnis. Und Verständnis ist, dass es gibt niemanden, der dient, Dharma dient. Das ist schwer zu verstehen. Der Bodhisattva ist einer, der bringt die Wesen zur Befreiung, aber mit Verständnis, dass es kein Wesen gibt. Das ist Bodhisattva. Okay, dann rezitieren wir jetzt. Vielleicht nächstes Mal, wenn dann wir können das etwas tiefer behandeln. Jetzt haben wir eine Einleitung. Und wir können dann mit Yogacara Bhumishastra verbinden. Kusalene yantang santang padam abhisameche sako ujuche sujuche suvacho chasve mudu anatimani santu sakoche subaroche apakichoche salahukavuti santindrioche nipakoche apangabo kulesu ananugindo Nacha kundang samachare kinchi, yenye vinyu pare upavadeyum, sukino va kemino huntu sambe satta bhavantu sukitakta, yeke chipana bhutatti tasava thavarava anavasesa, diga vaye mahantava, Majima rasaka anakapulla Ditta va yeva additta Yeche dure vasanti avidure Bhuta va sambhave siva Sambe satta bhavantu sukitatta Naparo param nikumbete Na atimanyete katamchinam kamchi Vyaro sana patigasanya Nanya manya sadukam michaye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe Evampi sababhute sumana sambhavaye aparimanam Mettancha sabba lokasmin mana sambhavaye aparimanam Udanga doache tiriyanche asambhadam averam masapattam Hittang charam nisinnova sayanova yavatassa vigatamindva Eatam satim madittaye brahman etam viharamidamahu Ditincha anupaggama silava dasanena sampanno Kame suvine yageda nahi jatu gambaseyam punaretiti Yet rezitieren wir Mantra von großem Mitgefühl. Und das wird genug für heute. Dann meditieren wir ein bisschen bis 9 Uhr. Heute machen wir nach dem Vorschlag von Tungtse Fasche, machen wir um 9 Schluss, damit wir können noch packen und uns vorbereiten. Morgen dann alles gelöst. Und vielleicht, wenn jemand

Aka, Satta, Chabumatha, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang, Anumoditva, Chiramrakantu Desana. Aka, Satta, Chabumatha, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang, Anumoditva, Chiramrakantu Tumampara. Devo, Vasatu Kalene, Sasa Sampati Hotucha, Pito, Bhavatu, Lokocha, Raja, Bhavatu Dhammiko, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Dann morgen wie üblich. Und morgen machen wir nicht Massage, damit wir noch Zeit haben für letzte gemeinsame Meditation. Ja? Nur machen wir Aufwärmung, Übung und dann I think.